1. Diocese Leid ist für den Musikmeister bestimmt und wird von David Verfurst, der sich als Diener des Herrn bezeichnet. 2. Im Hasen des Gottlosen spricht die Sunday so mächtig, dass keinerlei Ehrfurcht vor Gott empfindet oder dessen Urteil fürchtet. 3. Schmeichelt sich selbst in seinen eigenen Augen, so dass sein should nicht erkennten folglich auch keinen Abschu gegenüber seinem Unrecht empfindet. 4. Sein Äußerungen sind von Bosheit und Betrug geprägt, die er die Vernunft aufgegeben hat und sich waget, moralisch richtig zu handeln. 5. Sogar warende nackt auf seinem Lager ruht, plante unheil und verfolgt beharrlich einen schlechten Weg, one das Bos absolenin. 6. Herr, dein Neid ist so grenzenlos wie der Himmel, und dein Treue erstreckt sich bis weit über die Wolken hinaus. 7. Dein Gerechtigkeit steht fest wie die höchsten Berge, waren dein Urteil so tief wie der Ozean sind, du bewahrst so allmenschen als auch Tier. 8. Wie kostbar ist dein unerschöpflich Neid, o Gott, unter deren Schutz die Menschen zuflucht suchen wie im Schatten deiner Flügel. 9. Sei Genius und den Überfluss in deinem Haus und wer den von dir mit dem Strom deiner Freude und Gut reichlich versorgt. 10. Die du der Ursprung allen Lebens bist, können wir nur durch dein Licht die wahre Erkenntnis und Klarheit finden. 11. O eis den Genigen weiterhin dein Neid, die dich anerkennen und schenk den Menschen mit aufrichtigem Hasen dein Gerechtigkeit. 12. Beware mich darver, das Stolz menschen mich unterdrucken oder das die Gewalt der Gottlosen mich von meinem Weg vertriebt. 13. Dort sind die Übeltäter schließlich gestürzt, sie werden zu Boden geworfen und sind nicht mehr in der Lage, wieder aufzustehen.